Deutschlandfunk Kultur Tonart. Wir kommen zu Talk Talk, einer Band, die mitten in den dekadenten, schultergepolsterten und föhnfrisierten 80er Jahren auch Gefühle wie Unsicherheit, Scham und Straßenkämpfe transportierte. Erinnern Sie sich noch? Such a shame to believe in escape. A life of every face. That's a change. Till I'm finally left with a mate. Tell me to relax, I just stare. Maybe I don't know if I should change. It's a shame. Nur 10 Jahre lang nahm Talk Talk zusammen Alben auf. 1991 löste sich die Band auf. Da war der Bassist Paul Webb schon nicht mehr dabei. Als es Talk Talk nicht mehr gab, machte Webb dann mit dem ehemaligen Talk Talk Drummer weiter, mit dem Schlagzeuger Lee Harris in der Band O-Rang. Und die beiden spielten auch zusammen auf dem gemeinsamen Album von Paul Webb und der Portishead-Sängerin Beth Gibbons. Das ist aber auch schon 17 Jahre lang her. Aber jetzt endlich bringt Paul Webb unter dem Pseudonym Rustin Man ein neues Album raus. Christa Herdering hat mit ihm gesprochen. Die Songs fühlen sich jetzt schon für mich wie gut gereifte Klassiker an. Dabei sind sie noch nicht einmal veröffentlicht. Es ist eine Mischung aus Verwunderung, Erleichterung und Stolz, die da aus Paul Webb spricht. Es muss sich aber auch merkwürdig anfühlen. 17 Jahre lang hat er an seinem neuen Album gearbeitet. Während die meisten Musiker heutzutage unter Druck stehen und versuchen, sich mit regelmäßigen Veröffentlichungen im Gespräch zu halten, hat Rustin Man die Ruhe weg. Vielleicht auch, weil er längst Musikgeschichte geschrieben hat. In den 80ern als Bassist bei Talk Talk mit Songs wie diesem. Ich war nie im Stress, was diese Sache anging. Wenn nicht heute, dann morgen. Und ich hatte immer schon den Eindruck, dass Zeit etwas Gutes ist. Über Jahre hat Webb seine Songs entwickelt, Elemente hinzugefügt oder gegebenenfalls auch wieder entfernt. Bis es sich anhört, als sei eine ganze Band am Werk gewesen. Und ein Novum, zum ersten Mal hört man ihn selbst singen. Die Stimme von Paul Webb kommt einem dabei seltsam bekannt vor. Sie erinnert an Robert Wyatt und zuweilen sogar an David Bowie. Sie schlüpft in Charaktere, deren Geschichten menschlich, surreal und zeitlos zugleich sind. Im Song Judgment Train zum Beispiel zockt ein Mann mit Gott um einen Platz im Himmel, nicht wissend, dass er eigentlich dem Teufel gegenüber sitzt. Das entschleunigte Stück Brings Me Joy wiederum verbreitet eine beinahe sakrale und erhabene Stimmung. Dem Song liegt eine Erzählung von Paul Webbs Großmutter zugrunde. Eine Geschichte von Tod und Transzendenz aus den 30er Jahren. How do I? Sie kam aus einer Großfamilie. Eines Tages wurde ihr jüngerer Bruder von einer Pferdekutsche überfahren und schwer verletzt. Sie wollte ihn an seinem Sterbebett besuchen, und als sie dann weinend an seinem Bett saß, lächelte er nur und sagte: Die Engel rufen nach mir. Kannst du sie nicht sehen? Schon Talk Talk hatten gerne mal im komplett verdunkelten Studio aufgenommen. Kerzen und Räucherstäbchen sollten für eine trancehafte Atmosphäre sorgen. Das Umfeld, in dem seine eigene Musik entsteht, ist Webb auch heute noch wichtig. Allerdings sah er sich über die letzten Jahre mit ganz anderen Herausforderungen konfrontiert. Was für Musik entsteht, wenn ich auf mich alleine gestellt bin? Insbesondere, wo ich lebe, in einer alten Scheune mitten im Nirgendwo. Es ist beinahe so, als grenze man sich bewusst ab von der Welt und schaut, was für Musik dabei herauskommt. Lebensmittelpunkt von Webb und seiner Familie ist das ländliche Essex. Hier ist auch das Album entstanden. Jeden einzelnen Raum zur zum Wohnhaus umgebauten Scheune hat er genutzt. um Klavier, Blasinstrumente, Gitarre und Bass einen eigenen Klangraum zu geben. Jeden Morgen um 8 habe ich die Kabel in die Räume verlegt. Gearbeitet habe ich dann bis 15 Uhr. 2 Stunden später musste ich alles aufgeräumt haben. Ich gebe ja zu, das liegt nicht jedem. Mir aber hat dieses Arbeiten ein künstlerisches und ein häusliches Leben zugleich ermöglicht. Domestic life at the same time and making the two feed each other. Alle Instrumente auf Driftcoat hat Paul Webb alleine eingespielt, bis auf das Schlagzeug. Das stammt von Lee Harris, seinem ehemaligen Bandkollegen von Talk Talk. Das Erlernen manch einzelner Instrumente habe ihm dabei am meisten Zeit gekostet, sagt er. Mit den frühen Talk Talk hat die Musik von Rustin Man nichts mehr zu tun. Auch an die Spätphase, als die Band sich dem völlig entschleunigten Art-Pop zuwandte, erinnert nur noch wenig. Driftcoat ist eine Sammlung von Jazz- und Folk-beeinflussten Popsongs. Mit starken Melodien, an manchen Stellen aber auch ein wenig behäbig. An die Klasse von Out of Season, dem gemeinsamen Album mit Beth Gibbons von Portishead, reicht es nicht ganz heran. Es ist das Werk eines gereiften Musikers, der der Welt nichts mehr beweisen muss. Zeit ist eine gute Sache. Paul Webb hat sie. Christa Herdering über das neue Album von Rustin Man. Paul Webb von ehemals Talk Talk. Driftcoat heißt dieses Album.